Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bernd Pirat hier, heute mit einem Gast aus Berlin. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Zuhörer. Ja, ich bin Carmen, ich bin seit 6 Jahren Sexarbeiterin, arbeite als Escortbegleiterin und bin auch seit einem Jahr ungefähr Piratin. Genau, und du hast auf dem letzten Bundesparteitag einen Antrag gestellt und den durchbekommen, und dazu hat es ein, war glaube ich nicht speziell zu diesem Antrag, aber auf jeden Fall ein Interview mit dem Spiegel gegeben, und du hättest, wolltest da gerne einen, ja, ich sag mal, inhaltlichen Bericht haben, der objektiv war, aber im Prinzip wurde dann, ich sag mal, ein Stichwort über deinen Schlabberpullover gesprochen. Ja, das war ein bisschen anders. Also das Interview mit dem Spiegel ist schon letztes Jahr im Dezember gelaufen. Das war, bevor der Antrag abgestimmt wurde auf dem Parteitag. Der Reporter, der hatte versucht, mich zu kontaktieren und wollte eine Story über mich machen. Und ich hatte ihm dann geschrieben, dass ich ungerne eine Story über mich haben will, sondern natürlich lieber über meine politischen Inhalte sprechen will. Und zwar über meine politischen Inhalte erstmal als Sexarbeiterin und in zweiter Linie als Piratin, was ich da bei der Piratenpartei vorhabe. Genau, und der Tenor in dem Artikel war dann auch zwischendurch so nach dem Motto, du hättest die Naivität der Piraten ausgenutzt, um deine politischen Forderungen da durchzusetzen. Ja, also das habe ich auf jeden Fall so auch da rausgelesen. Das ist natürlich in der Weise, naja, man muss das relativieren, nicht? Wenn man bei einer Partei die Möglichkeit hat, als Bürger mitzumachen und dort einzusteigen, wenn man zu einem Thema kompetent ist, dann kann man dort natürlich auch als Experte aufsteigen und wird ernst genommen. Das ist, finde ich, erstmal eine positive Sache und kein irgendwie Ausnutzen von Dummheiten oder so. Genau, eigentlich ist es ja der Markenkern der Piratenpartei, dass jeder kommen kann, und wenn er eine gute Sache hat, eine gute Idee hat, dass wir die übernehmen. Exakt, genau. Und so ungefähr ist es auch gelaufen. Ursprünglich wurde ich mal von Stefan Schurig, der bei den Piraten zum Thema Prostitutionspolitik gearbeitet hatte, angesprochen. Damals war ich noch gar nicht Piratin und wurde aber als Expertin angefragt, zu dem Thema was zu sagen. Und daraufhin habe ich gemerkt, dass es da offensichtlich auch eine Lehrstelle bei der Piratenpartei gibt und dass ich mich da einsetzen kann. Und habe das auch gemacht und bin durchs Liquid Feedback gegangen mit einigen Anträgen und habe sozusagen gesehen, dass das auch eine Basis hat, diese Anträge, die ich dort ausgearbeitet hatte. Genau, sind ja im Prinzip auch angenommen worden. Aber bevor wir jetzt auf die Anträge eingehen, die Frage, du hattest dann im Nachgang zu dem Erscheinen des Interviews jetzt noch einen Diskurs mit dem Reporter, der das gemacht hat. Wie ist das am Ende ausgegangen? Ihr habt euch da ja hin und her geschrieben. Gab es da jetzt irgendwie von ihm noch eine Aussage zu, warum das so dargestellt worden ist, wie das dargestellt ist? Nein, pass auf, fangen wir andersrum an. Was hast du ihm gesagt und was hat er dargestellt? Fangen wir mal so rum an. Also ich habe 2 Stunden mich mit ihm unterhalten in einem Café, und da habe ich ihm viele Dinge erzählt, viele Sachen über die Sexworker-Reizbewegung, darüber, was ich bei den Piraten mache, wie das mit dem Mitmachen bei den Piraten ist, über generelle Forderungen der Sexworker-Reizbewegung, über die Vermischung des Themas Menschenhandel mit dem Thema Prostitution, was in der öffentlichen Debatte stattfindet. Also viele tatsächlich inhaltliche Sachen und eigentlich weniger über mich. Und am Ende ist trotzdem ein Porträt draus geworden, und das fand ich eigentlich schade. Genau. Und die Woche drauf ist ja dann auch, wo war das denn jetzt? Im Bund wird angefangen worden, Gesetzgebung gegen die Freiheit der Sexarbeiter zu laufen von den etablierten Parteien. Siehst du da einen Zusammenhang, dass das plötzlich erschienen ist oder nicht? Also ich denke, diese Kampagnen werden natürlich lange vorbereitet, und dass dann der Artikel über mich im Rahmen dieser Spiegelkampagne kam, das war natürlich geplant. Die Gesetzesänderungen, die momentan anstehen, sind jetzt nicht unbedingt gegen die Freiheit von Sexarbeitern, aber sie können natürlich, so wie sie jetzt geplant sind, dafür ausgenutzt werden, legale Betriebe zu schließen, beziehungsweise Auflagen für eine Betriebserlaubnis so hoch zu machen, dass die kein einzelner Sexarbeiter, der beispielsweise in einem Wohnungsbordell arbeitet oder kleine Zusammenschlüsse, diese Auflagen erfüllen könnten, denn die sind überhaupt nicht definiert in der Änderungsvorlage. Und das ist natürlich was legalen Betrieben das Bein brechen kann am Ende. Also ich sag mal so, man hat irgendwo ein Bordell oder ich sag mal eine einzelne Dame oder einen einzelnen Herrn, der in der Privatwohnung was macht. Und da kann die Stadt, wenn sie das nicht will, die Auflagen so hängen, dass sie quasi ja den Betrieb dort vertreibt und so die Berufsausübungsfreiheit behindert. Ja, das kann natürlich irgendwie in extremen Fällen. Wir kennen Fälle aus Wien, wo also wo es auch eine Konzessionierung gibt und wo den Betrieben der Betrieb untersagt wurde, weil das Feuerlöschsystem nicht korrekt ist. Und aber die mehrfache Nachfrage, was man denn an dem Feuerlöschsystem ändern müsste, nicht beantwortet wurde. Also also, dass sozusagen verhindert wurde, dass man überhaupt diese Auflagen erfüllen kann, indem man gar nicht genau sagte, was die Auflagen eigentlich sind. Das ist der eine Fall. Der andere Fall kann natürlich sein, jemand hat sein Erspartes zusammengenommen, um sich einen Betrieb aufzubauen. Und dann sagt das Amt erstmal, okay, ist alles in Ordnung. Im Nachhinein kommen dann vielleicht zusätzliche Auflagen wie, schaffe bitte noch eine goldene Klobrille an. Das Ersparte ist aber schon weg. Man kann keine goldene Klobrille mehr anschaffen und muss dann den Betrieb zumachen, weil man die Auflagen nicht erfüllen kann. Das sind sozusagen alles Szenarien, die möglich wären und die es natürlich eigentlich zu verhindern gilt durch eine sauber definierte Gesetzgebung. Gut, das ist jetzt der Vorstoß der etablierten Parteien. Wie sieht denn, ich sag mal, unsere Position dazu aus für die Leute, die sie noch nicht kennen? Unsere Position ist noch gar nicht so konkret. Unsere Position sagt, man soll die Entscheidung von Menschen zur Sexarbeit anerkennen, weil sie unter das Recht auf freie Berufswahl und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung fällt. Das heißt erstmal, dass man natürlich akzeptieren muss, dass es Menschen gibt, die sich entscheiden, in der Sexarbeit zu arbeiten und dass auch diese Menschen Rechte haben und man denen die Möglichkeit geben muss, diese Rechte wahrzunehmen und umzusetzen. Und dann steht in dem Wahlprogrammantrag außerdem drin, dass wir alle Sonderregelungen, die bisher zur Reglementierung von Prostitution existieren, auf ihre Eignung und Erfordernis und auf ihre Angemessenheit prüfen wollen, damit nämlich die Rechte von Sexarbeitern gewahrt bleiben und nicht ungewollte Seiteneffekte dieser Gesetzgebung die legale Prostitution verhindern. In dem Zusammenhang kommt ja dann halt auch immer gerne, ich sag mal, diese Argumentation Menschenhandel, Zwangsprostitution, wie sie mal angeführt wird, dass man da ja dagegen vorgehen will. Ich weiß, dass wir da auch eine oder euer Arbeitskreis da eine dezidierte Meinung zu hat. Möchtest du hier kundtun? Also, es ist natürlich erstmal nicht legitim, den Straftatbestand Menschenhandel mit der legalen Prostitution in einen Topf zu werfen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Frage ist, also Menschenhandel ist eine schlimme Straftat und die muss natürlich verfolgt werden. Und es gibt dazu Paragraphen im Strafrecht, die Menschenhandel verbieten. Völlig logisch und absolut sinnvoll. Die Frage ist, ob man Menschenhandel bekämpfen kann, indem man die legale Prostitution reglementiert. Oder beziehungsweise sie auf die Weise reglementiert, wie es derzeit gemacht wird oder wie auch die Gesetzesänderungen geplant sind. Das ist nicht unbedingt gegeben. Habt ihr dafür einen Lösungsvorschlag oder einen Lösungsansatz, wie man, ich sag mal, die Verhinderung von Menschenhandel und die Prostitution sowie die legale Prostitution unter einen Hut zu bringen oder wie man das besser machen könnte? Also ich denke, Ansätze, die ich persönlich sehr sinnvoll finde, ist zum Beispiel ausländischen Mitbürgern eine Aufenthaltsgenehmigung zu geben, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland oder Opfern von Menschenhandel Bleiberecht zuzugestehen. Momentan ist es so, dass die Menschen abgeschoben werden. Und beziehungsweise, wenn sie aussagen in Prozessen, dann werden sie erst nach den Prozessen abgeschoben. Und das ist natürlich nichts, was ein tatsächliches Opfer von Menschenhandel dazu motiviert, in irgendeiner Form eine Aussage zu machen oder dieses Opfer überhaupt in seinem Opferstatus ernst nimmt. Und da denke ich gerade im Aufenthaltsrecht, bei Arbeitserlaubnissen, da ist noch viel zu tun für die Opfer von Menschenhandel. Ja, was dann aber auch wirklich alles, ich sag mal wirklich eher mit, ja nicht mit Kontrolle von der Prostitution an sich zu tun hat, sondern an, ich sag mal, Arbeitsrecht, Arbeitskontrolle zu tun hat. Ich sag mal, diese ganze Problematik gibt es ja nicht nur im Sexarbeiterbereich, sondern ich sag mal auch im Baubereich und im Gastronomiebereich und ich glaube auch bei den Schlachtereien war das so, wo Leute rübergeholt werden, irgendwo, ich sag mal, fast menschenunwürdig untergebracht werden und dann will ich hier arbeiten. Ja, genau. Das ist ein generelles Problem in ganz, ganz vielen Branchen. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, dieses Problem allein in der Prostitution, im Bereich der Prostitution zu bekämpfen. Denn das verschließt sozusagen den Blick dafür, dass es Ausbeutung der Arbeitskraft und Menschenhandel in ganz vielen anderen Bereichen auch gibt und dass die natürlich dort genauso problematisch sind und dass man sich diesen Dingen genauso annehmen muss. Das heißt, was man eigentlich finden muss, ist eine sinnvolle Gesetzgebung, die Prostitution als Arbeit versteht, genauso wie irgendwie die Arbeit auf dem Bau, genauso wie die Arbeit in Restaurants, in der Gastronomie, als Arbeit versteht und generelle arbeitsrechtliche Reglementierung oder sowas betrifft und nicht sozusagen spezielle Regelungen nur für die Sexarbeit. Das ist nicht sinnvoll. Gut, zum Schluss nochmal, weil ich das aus den eigenen, ich sag mal, Piratenreihen auch gehört habe. Wir sind ja meinungspluralistisch, da kam halt so eine Aussage. Es gibt dann halt sogenannte Edelprostitution, oder ich sag mal, diese Escort-Prostitution, wo ich sag mal, hochpreisig gearbeitet wird, wo es sich auch lohnt zu arbeiten. Zu dem Bereich, soweit ich weiß, du ja auch gehörst. Ihr würdet in so einer Art Elfenbeinturm sitzen und mit der Realität auf dem Straßenstrich überhaupt nicht konfrontiert sein. Von daher wären diese Forderungen und diese ganzen Aussagen eher blauäugig. Was würdest du darauf erwidern? Also für blauäugig halte ich es, den gesamten Bereich der Prostitution lediglich auf Straßenprostitution zu beschränken. Sexuelle Dienstleistungen sind ein ganz, ganz weites Feld, ob das nun höherpreisige oder niedrigpreisige Angebote sind. Es ist mehr als Straßenprostitution. Und die Realität von Sexarbeitern ist mehr als Straßenprostitution. Und deshalb muss man natürlich auch die Belange von Leuten, die nicht auf der Straße arbeiten, mit einbeziehen. Insbesondere, wenn man die legale Sexarbeit reglementiert. Das sind ganz, diese Menschen in der Sexarbeit haben ganz andere Bedürfnisse. Und auch Leute, die auf der Straße arbeiten, tun das legitimerweise und brauchen selbstverständlich Rechte, um das zu tun, um das sicher und legal tun zu können. Und es macht keinen Sinn, diese Menschen zu entrechten, nur weil man jetzt glaubt, die sind arm dran und haben keine Bildung genossen. Genau. Ja, du sagst doch gerade, man sollte das nicht auf den Straßenstrich reduzieren. Ich sag mal, ich habe bisher kaum Berührungspunkte mit deinem Arbeitsfeld gehabt. Ich weiß, dass es hier um die Ecke irgendwo so ein Saunaclub gibt. Ich weiß, dass es Bordelle gibt. Ich weiß, dass es einen Straßenstrich gibt. Ich weiß, dass es Escort gibt. Aber ich kenne die Hintergründe gar nicht. Kannst du mal so vielleicht in 2, 3 Minuten mal erzählen, wie das überhaupt in diesem Gewerbe so abläuft? Für die Leute, die sich, es wird ja viel drüber geredet, aber wenige haben wirklich Ahnung, was dahinter steckt. Kannst du dazu irgendwas sagen, was mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben? Naja, also es ist so, dass die sexuellen Bedürfnisse der Menschen sehr unterschiedlich sind. Manche mögen Blümchensex, manche mögen keinen Blümchensex. Und dementsprechend, wie weit gefächert die Bedürfnisse sind, ist natürlich auch das Angebot in der Sexarbeit. Da gibt es einfach unterschiedliche Branchen, weil Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und die wollen diese unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen. Also gehen Sie, weiß ich nicht, wenn Sie es schneller und preiswerter haben wollen, gehen Sie vielleicht in ein Bordell. Und wenn Sie gerne verhauen werden beim Sex, dann gehen Sie zu einer Domina. Wenn Sie sich entspannen wollen und eine Massage wollen, dann gehen Sie vielleicht zu einer Masseurin. Oder wenn Sie einen netten Abend bei Rotwein verbringen wollen mit einer schönen Frau an der Seite, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit zeigen können, dann gehen Sie vielleicht zu einer Escortbegleiterin. Insofern gibt es einfach ein breit gefächertes Feld an Angeboten, weil die Nachfrage breit gefächert ist. Gut, das war ja schon mal so ein kleiner Überblick für die Leute, die so nicht wirklich einen Einblick haben. Das war zumindest das, was ich dich so fragen wollte oder was ich mir so vorgenommen hatte, dich zu fragen. Gibt es irgendetwas, was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, was du in Bezug auf diese Situation, Spiegelbericht, unsere Position da noch den Leuten draußen sagen möchtest? Dann sprich doch einfach frei weg von der Leber. Nein, also was ich mir sehr positiv aufgefallen ist im Rahmen dieser ganzen Spiegel-Angelegenheit, ist, dass ich es geschafft habe, in meinem Blog tatsächlich eine Gegenöffentlichkeit zu erreichen und meine Themen, die nun leider nicht im Spiegelartikel genannt wurden, eben doch noch tatsächlich an die Leute zu bringen und Argumente zu nennen. Das fand ich ziemlich gut, das hat mir gut gefallen. Wie viel Zugriff hattest du auf deinem Blog? Irgendwas fünfstelliges, ich weiß es nicht genau. Dann geht dann der Peak von der Statistik nach oben, das kenne ich ja. Wenn jetzt, ich werde diesen Blogartikel natürlich auch verlinken in den Shownotes, deswegen werden jetzt unser Millionenpublikum auch nochmal schauen. Wir werden kriegen das bestimmt auch noch auf 6 Stellen. Alles klar. Carmen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ja, vielen Dank, dass du mich angehört hast. Dir auch einen schönen Sonntag. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.